Erwartung aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erwartung. Die hohe Liebe hat sich in mich gedrängt. Was hat die Sehnsucht so tief versenkt? Verborgen lebt Geburt, ich werde sie wehren. Erfüllung blüht in mir, ich werde gebären. O lehr mich neigen, gelobtes Kind, all meiner Hoffnung, Wunder sind Sehnsucht und Liebe. Liebe will Sehnsucht, dass Liebe bliebe. In meiner Bucht, die zarte Frucht, bebt unter meinem Herzen. Der Erwartung flammende Kerzen hab ich um meine Niederkunft gestellt. Harrend hab ich die Auffahrt erhellt. O meine Seele, wirf dein Gefängnis ab, die Sehnsucht trägt dich über das Grab. Sie soll als Wahrheitszeichen auf meinem Hügel stehen. Die Osterfahne der Freiheit soll mir wehen. O Fahne, weh mir, wehe mit mir. Wehe Sehnsucht, der Sehnsucht nach. Mein sterbend Lied soll singen vom ersten Tag der Freiheit Geburt. Ich glaube, was einst ich werde. O Glaube, mein Kind, du Himmel und Erde. Ende von Erwartung.